Gespräch 3. Guten Morgen, Frau Kollegin. Tut mir leid, dass ich Sie wecke, aber ich habe hier eine 78-jährige Patientin mit Verdacht auf Herzinfarkt nach Knie-TEP vor einer Woche. Eine Sekunde bitte. Hab ich Sie richtig verstanden? Also Infarkt, hatten Sie gesagt. Ja, sie hatte Schulterschmerzen und sie meinte, das käme wohl von den schlechten Matratzen, aber dann musste sie sich übergeben. Haben Sie schon ein EKG geschrieben und Blut abgenommen? Ja, sie bekommt auch Sauerstoff. Und sie ist kreislaufstabil. Ich nehme an, Sie haben die Intensivstation schon verständigt. Selbstverständlich. Die haben mir nur gesagt, ich solle sie nochmal persönlich informieren. Sie wissen schon. Ja, neulich habt ihr uns einfach einen septischen Patienten auf die Intensiv geschoben und niemand wusste davon. Kommen Sie denn noch auf die Station oder soll ich die Patientin gleich rüberbringen? Bringen Sie sie bitte sofort zu uns. Ich schaue sie mir dann an.